Abschnitt 29 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen. Übersetzt von Emmy Schreck. Der Fuchs und der Hase. Aus Satakunta. Einstmals trafen sich Fuchs und Hase. Der Fuchs sagte zum Hasen, »Dich fürchtet doch niemand.« »Wer fürchtet dich denn?« fragte der Hase. »Mich fürchtet jedermann«, meinte der Fuchs. »Ich besitze einen langen Schwanz, deshalb hält man mich aus der Ferne für den Wolf und fürchtet mich infolgedessen. Aber dich fürchtet doch niemand.« »Lass uns eine Wette eingehen«, sagte der Hase. »Ich werde dir zeigen, dass auch ich gefürchtet bin.« Danach wandelten die beiden miteinander dahin. Da erblickte der Hase eine Herde Schafe, die hinter einem Zaune ruhten. Mit einem Satze sprang er mitten unter sie. Im blinden Schrecken darüber stoben die Schafe auseinander, so schnell sie nur irgend konnten. Der Hase war überglücklich, seine Wette gewonnen zu haben, und fing an zu lachen. Und lachte so unbändig, dass ihm das Mäulchen kreuzweise zerriss. Von der Zeit an tragen alle Hasen die Lippen kreuzweise gespalten. Ende von Abschnitt 29. Gelesen von Katharina Glowalla.